Weiter östlich, auf abgelegeneren Inseln, finden sich die Lapita-Städten weiter landeinwärts. Und wie zunehmend deutlich wird, bewirtschafteten und nutzten die Menschen dort den Wald, während sie gleichzeitig offene Flächen für den Pflanzenanbau und die Schweinehaltung schufen. Von Bedeutung war dabei auch der Inseltypus. Vulkanische Inseln wie Hawaii boten produktive Gewässer für die Fischerei, und wenn sie groß genug waren, gab es auch nährstoffreichen Boden für den Pflanzenanbau. Archäologische Forschungsarbeiten auf dieser tropischen Inselkette haben gezeigt, mit welchem Erfindungsreichtum die früheren Hawaiianer ihre Felder anlegten und an verschiedene Nutzpflanzen anpassten. Außerdem nutzten sie mit verschiedenen Strategien den Windschatten von Bergketten oder die dem Wind zugewandte Seite, an der es häufig feuchter war. In Hawaii wurden auch komplizierte, prähistorische Aquakultursysteme in Form steinerner Becken entwickelt, mit denen man marine Ressourcen bewirtschaften konnte. Dagegen hatten winzige Korallenatolle wie die Insel Pitcairn schlechte Böden, aber riesige Riffe für den Fischfang. Im Inneren höher gelegener Kalksteininseln, Makatea, wie der Salomonen, Fidschi und Tonga, gab es eine große Artenvielfalt, die einerseits potenziell durch die menschliche Bevölkerung und ihre tierischen Begleiter gefährdet war, andererseits aber auch eine bedeutende Ressource darstellen konnte, wenn man sie richtig nutzte. Die wachsenden Bevölkerungen wurden zwar durch ihre Umwelt geprägt, aber in harten Zeiten konnten sie auch eigene Entscheidungen treffen. Die nur 5 Quadratkilometer große Insel Tikopia wurde vor rund 2900 Jahren von Menschen mit Lapita-Keramik besiedelt. Sie rodeten 2000 Jahre lang den Wald, um Yams und Taro anzubauen, aber auch um Schweine und Hunde zu halten. Außerdem nutzten sie die Lebensmittel aus dem Meer. Dies führte zu einem drastischen Rückgang der regionalen Artenvielfalt und der Bewaldung, und auf der zuvor fruchtbaren Insel nahm die Bodenerosion zu. Vor etwa 300 Jahren gelangte die Bevölkerung zu der Erkenntnis, dass es nun genug war. Schweine und Hunde wurden von der Insel verbannt, die Wälder wurden nicht mehr abgeholzt, sondern bewirtschaftet, und der Druck auf empfindliche Fischarten ließ nach. Auch die Bevölkerungszahl wurde unter Kontrolle gebracht. Die Folge war ein relativ nachhaltiges Leben, das bis zur Kolonisierung durch die Europäer bestehen blieb. Ganz ähnlich lautet das bereits erwähnte klassische Narrativ über die Osterinsel Rapa Nui. Es handelt in der Regel von einer Bevölkerungsexplosion, der vollständigen Waldvernichtung, Kriegsführung und Hungersnot. 1680 kam es demnach zum Zusammenbruch, und als einzige Erinnerung an die übermäßige Nutzung der Ressourcen blieben die steinernen Gesichter der Moai-Statuen auf der weitgehend entvölkerten Insel zurück. Dagegen zeigten detaillierte archäobotanische Analysen und neue Datierungsprojekte, dass Menschen und Ratten zwar sicher zwischen 1200 und 1650 große Auswirkungen auf die Wälder hatten, dies war aber sicher nicht die ganze Geschichte. Seit jener Zeit schuf die lokale Bevölkerung, die nie über einige tausend Menschen wuchs und Gras oder Farn als Brennstoff verwendete, keine neuen Denkmäler mehr, sondern ging zur Bewirtschaftung wilder Pflanzen über und domestizierte Tiere. So konnten die Menschen zusammen mit einigen verbliebenen tropischen Bäumen weiterleben.